Deutschlandfunk. Das Feature. Weil meine Situation halt immer in der Schwebe war. Ich wusste nicht, werde ich morgen abgeschoben, entscheidet das Gericht morgen gegen mich, bin ich weg. Gut, dabei habe ich natürlich versäumt, dass das Abi oder überhaupt, egal welche Art Schulung, ich im Endeffekt nur für mich selber gemacht hätte. Aber ich war halt, glaube ich, einfach zu lange illegal. Weil dadurch, dass wir halt nicht diese Möglichkeiten hatten, konnten wir auch nichts wirklich machen. Konnten nichts von der Welt sehen, waren ziemlich eingeschränkt in unserer Denk- und Lebensweise, die auf einen kleinen Kiez in Neukölln beschränkt war, wo wir selten rauskamen. Und dieser Kiez hatte eine Form und Art des Lebens wie in der Tierwelt. Der Stärkere wird anerkannt und wer Geld hat und wer gute Autos fährt oder was weiß ich, wer irgendjemanden einen Schlag auf die Fresse schlagen kann, ist stark und gut. Und wenn nicht, ist halt ein Opfer. Ich wäre jetzt gern Opfer. Bürger zweiter Klasse. Eine neudeutsche Familie. Feature von Heike Tauch. Sommer 2016. Zusammen mit Servete Berisha fliege ich nach Pristina, Kosovo, um ihren Sohn Murat zu treffen. Er war im April 2015 von der Berliner Ausländerbehörde direkt aus dem Gefängnis in Großbeeren bei Berlin in sein sogenanntes Herkunftsland rückgeführt worden, in den Kosovo. Einen Staat, der, als er 1988 in Oslo geboren wurde, noch nicht existierte und der bis heute nicht von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen als souveräner Staat anerkannt ist. Aus dem Kosovo stammen Murats Eltern. Er selbst hatte als Kleinkind nur wenige Monate dort verbracht. Durch seinen Status als sogenannter Geduldeter hatte er Deutschland ja nicht einmal Berlin verlassen dürfen. Nee, die Ausländerbehörde hat entschieden, mich abzuschieben auf Grund Nichtverlängerung des Aufenthaltes. Was völliger Humbug ist, weil man im Gefängnis seine Aufenthaltserlaubnis, Genehmigung, Befugnis nicht verlängern muss, weil man halt in staatlicher Obhut ist. Das ist gesetzlich geregelt. Ich hatte dann ein paar Telefongespräche mit ihm aus dem Gefängnis raus. Wir hatten ganz guten Kontakt miteinander. Peter Meyer, Anwalt für Asyl- und Ausländerrecht. Und da hat er mir irgendwann dann im April, das erste Mal April 2014, gesagt, Herr Meyer, ich möchte eigentlich irgendwann mal hier aus dem Gefängnis raus. Ich sitze in Deutschland immer nur im Gefängnis. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die deutschen Behörden mir in irgendeiner Weise entgegenkommen und mir bei meinem weiteren Lebensweg behilflich sind. Ich habe so mehr den Eindruck, auch wenn ich wieder draußen bin, machen sie mir erneut Schwierigkeiten. Und ich bin etwas, ich habe da keine Vorstellung mehr, wie es mit mir weitergehen könnte in Deutschland. Und es gäbe ja auch noch andere Länder auf der Welt und ich müsste dann gucken, wo ich dann hingehen konnte. Murat, der Vorname ist ein von ihm gewähltes Pseudonym, der Name seines inzwischen verstorbenen Vaters, kam als Zweijähriger nach Deutschland und wuchs in Berlin auf. Seine Muttersprache ist Deutsch. Also kann auch sein, dass meine Muttersprache Berlinerisch ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber... Nee. Also ich denke Deutsch. Was er gesagt hat, ist vollkommen richtig. Im Knast braucht er keine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Bloß aber die Ausländerbehörde probiert es immer wieder. Ja? Und das ist eben so, dass sie ihre Gelegenheit da genutzt haben und gesagt, der hat die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert. Drohen wir ihnen jetzt mal die Abschiebung an. Und dann geht es wieder von vorne los. Das ist das Problem. Ne? Das ist das Problem. Vom Flughafen in Pristina gibt es keine Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum zu fahren, also Taxi. Kaum sitzen wir in einem solchen, verwandelt sich die zurückhaltende Servete Berisha in eine lebhafte Frau und bestürmt den Fahrer fröhlich mit Fragen. Die 53-Jährige hat sich für die Reise zu ihrem Sohn schön gemacht, trägt eine elegante Jacke, ein Geschenk ihrer Tochter, kleine Absatzschuhe, Ohrringe. Ein farbenfrohes Tuch schmiegt sich um ihren Hals. Die Jeans wirken neu. Sie werden, wie sie mir gesteht, nur auf den wenigen Reisen zu ihrer Familie in den Kosovo getragen. Lediglich die tiefen Augenränder verraten etwas von den Ängsten und Nöten der letzten Jahrzehnte. 18 Jahre, bis 2008, lebte sie in Deutschland auf Duldung. Immer wieder Antrag gemacht. Der Taxifahrer bringt uns in das Neubauviertel, wo wir, wie verabredet, Murats Wohnungsschlüssel unter dem Fußabtreter finden. Von seinem kleinen Apartment im 6. Stock, es gehört seinem Onkel, haben wir einen weiten Blick über die Stadt und ihre vielen Baustellen. Pristina ist im Aufbruch. Wir machen Kaffee. Dass es nur Löslichen gibt, muss eine Gewohnheit aus dem Knast sein, bemerkt Servete naserümpfend. Ich komme auf den Kanun zu sprechen, das seit Jahrhunderten mündlich weitergegebene Gewohnheitsrecht der Albaner, mit dem ich mich vor der Reise beschäftigt hatte. Eine für mich zutiefst verstörende Lektüre. Ob sie nach diesem Regelwerk aufgewachsen sei? Sie nickt und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Nach dem Kanun ist eine Frau absolut wertlos. Nichts weiter als ein Schakul, ein Schlauch, in dem die Ware transportiert wird. Im Paragraph 57 heißt es: Der Ehemann darf sie beliebig arbeiten lassen, sie in gewissen Grenzen schlagen und sie verlassen. Wenn sie Ehebruch begeht oder die Gastfreundschaft verletzt, darf er sie straflos töten. Für diese Fälle legen die Eltern der Aussteuer eine Gewehrpatrone bei. Und er ist bei mir gekommen und hat gesagt: Wie geht's dir? Aber mit schlechter Ton. Und ich habe nur geguckt, so, und meine Augen auch unten. Und hat gesagt: Okay, ich gehe draußen, ich komme später. Das geht nicht. Am 22. September 1985, am Tag der Hochzeit, begegnet sich das Paar zum ersten Mal. Der Mann muss sitzen und bleiben. Hier und die Frau hier. Und reden und kennenlernen in diesem Moment. Oh Gott. Er nicht. Nur hallo, wie geht's dir? Und sofort draußen. Und er war draußen ganze Zeit getrunken. Und ich war mit 22 Jahren, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann, betrunkenen Mann. Ich habe noch nie in meinem Leben, weil in meiner Familie trinkt niemand. Nie. Und danach, die Besuch ist alles weg und der Mann kommt. Heike, ich weiß nicht, wie erzählt, so schlimm war. Alles mit Gewalt. Alles mit Gewalt, weil er hat keine Kontrolle. Keine Kontrolle. Und ich habe nur geweint und ich bin dumm. Ich war dumm. 13 Jahre, ich habe so gelebt. 13 Jahre mit meinem Mann. Nur mit Gewalt. Ich habe nie mit meinem Mann geschlafen wie eine gute Frau und Mann. Nie. Das ist dumm. Ich fühle wirklich sehr, sehr schlecht in diesem Moment. Oh Gott, was gibt es in diesem Leben? Schon bald nach der Trauung verlässt der Mann Jugoslawien, um in Norwegen Asyl zu beantragen. Servete Berisha ist hochschwanger, als er sie auffordert, ihm zu folgen. Nach seinen Gründen zu fragen oder abzulehnen, undenkbar für eine Kosovo-Albanerin vom Lande, die bis zu ihrer Verheiratung nur in Begleitung ihres Vaters oder großen Bruders das Heimatdorf hatte verlassen dürfen. Von Murats Wohnung bis zu seiner Arbeitsstelle sind es 15 Minuten Fußweg. Er führt über einen monströsen Kreisverkehr. Danach beginnt der ältere Teil der Stadt mit kleineren Straßen und Geschäften, Obst- und Gemüsehändlern. Viele junge Menschen sitzen vor dem Gebäude, in dem Murat arbeitet, genießen ihre kleine Pause, checken ihre Smartphones, rauchen, trinken Kaffee, lachen. Murats Gesicht strahlt. Lange liegen sich Mutter und Sohn in den Armen. Ich habe viel mitbekommen. Es war nicht schön. Natürlich hat man viele Filme geguckt, wo immer zufriedene Familien Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, so kleine Problemchen, aber nicht wirklich gravierend. Und davon hat man immer geträumt, hat das aber nicht gehabt, war bedrückend. Wir setzen uns in das nächstgelegene Café. Ein Lokal mit breiter Fensterfront, die den Blick auf Pristinas geschäftige Hauptstraße freigibt. Ich bin kein Psychologe, aber kann vielleicht auch der Ausschlag gewesen sein, warum Gewalt ein Ausweg war. Oder überhaupt Adrenalin, weil ich habe ja auch immer Angst gehabt. Am Anfang, wo wir jünger waren, haben wir ja meistens immer Einzelkämpfe gehabt. Also einer gegen einen. Und dass ich vor jedem einzelnen Kampf wirklich so eine Angst hatte, dass ich mir fast in die Hosen gemacht habe. Und das fördert natürlich Adrenalin. Und ich glaube, das ist dann zu einer Sucht geworden. Vor mir sitzt ein attraktiver junger Mann. Schlank und doch muskulös, mit neugierigem Blick. 3-Tage-Bart. Schon als Jugendlicher sei er oft in Konflikt mit dem deutschen Gesetz geraten. Er habe einer Gang angehört, es gab Straßenkämpfe. Mit Kumpels habe er Geschäfte ausgeraubt, mit der Eisenstange sei er auf Gegner losgegangen. Die Schule habe er geschwänzt. Mehr als einmal sei er von einer Schule verwiesen worden. Murats Mutter neben mir ist nervös. Jedes seiner Worte ein sichtlicher Schmerz. Doch sie möchte bleiben, möchte das Gespräch nicht verlassen. Über die ständige Gewalt, die Murat als Kind zu Hause miterleben musste, sagt er nur: Wir waren halt eine Subkultur, die sich selber ziemlich viele Narben verabreicht hat in der Seele. Und ja, kann damit zusammenhängen, mit den Sachen, die ich da erlebt habe zu Hause. Hängt sicherlich damit zusammen. Ja. Na, als Richter hatte ich immer den Anspruch, ja, irgendwie Gerechtigkeit walten zu lassen. Das war mir wichtig. Und ich habe die Fälle nie als bloße Akten gesehen, weil dahinter Menschen stecken. In seinem Büro in Berlin treffe ich den heutigen Rechtsanwalt Percy McLean. Er war Gründungsdirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und 2011 als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht für den Fall Berisha zuständig. Dort wurde über die Abschiebung verhandelt. McLean hatte damals ein ärztliches Gutachten angefordert, das klären sollte, ob Murat psychisch krank ist und wenn ja, inwieweit das unmittelbare Miterleben der häuslichen Gewalt dafür Ursache gewesen sein könnte. Also das Gutachten muss eigentlich aussagen, dass durch die Abschiebung eine Verschlimmerung der Erkrankung zu befürchten ist, ja, von nicht unerheblicher Bedeutung. Und dann ist immer das Problem bei Traumatisierten, wenn für den Fall der Heilung die Abschiebung droht, ist das absolut kontraindiziert. Ja, dann ist ja sozusagen das Gesundwerden sanktioniert und damit natürlich im Grunde ausgeschlossen. Wie soll jemand sich heilen lassen, wenn er dafür bestraft wird hinterher im Falle des Erfolgs? Also insofern ist es immer ganz besonders wichtig, das sagen alle Therapeuten, es muss ein sicherer Aufenthaltsstatus geschaffen werden, damit überhaupt eine Heilungschance besteht. Percy McLean forderte auch zusätzliche Akten vom Jugendamt an, um die Sozialisationsbedingungen hinterfragen zu können. Und hier war es natürlich ein Fall, der von den ganzen Umständen her einfach danach geschrien hat, mal tiefer einzusteigen. Auch was hat das Jugendamt zum Beispiel für Versäumnisse begangen in der Kindheit des jungen Mannes? Wieso ist der zum Straftäter geworden, obwohl vom Elternhaus her mit der alleinerziehenden, völlig überforderten und traumatisierten Mutter einfach sehr ungünstige Voraussetzungen da waren, ja, dass der einfach dann um die Häuser gezogen ist. Ja, es gab Ansätze vom Jugendamt, sich um ihn zu kümmern, aber das wurde konterkariert von der Ausländerbehörde, die immer gesagt hat, den schieben wir ab und dann kann das Jugendhilferecht nicht greifen. Also es wurde sozusagen von der Ausländerbehörde verhindert, dass Stabilisierungsmaßnahmen vom Jugendamt ergriffen werden konnten. Und damit habe ich damals eine Art Mitschuld auch der Behörden feststellen müssen. Murat war gerade geboren, als sein Vater in Norwegen straffällig wurde. Er hatte eine Norwegerin vergewaltigt, die mit einem Albaner liiert war. Während der Vater seine 16-monatige Haftstrafe absaß, sperrte sich Servete mit den Kindern ein, denn nach dem Kanon hatte sie die Rache des Mannes, der Vergewaltigten, zu fürchten. In den wenigen Telefonaten nach Hause schwieg sie darüber. Und habe ich dreimal telefoniert. Für fast 4 Jahre. Ich habe immer gelogen. Immer. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut, ich habe nie gesagt, aber gut. Was magst du? Nix. Und so. Nach seiner Freilassung legen die norwegischen Behörden Murat Berisha nahe, auszureisen. Seiner Frau Servete hingegen bieten sie an, zu bleiben, mit den Kindern. Doch sie schlägt aus. Damals sah sie noch ihren Platz an der Seite des Vaters ihrer Kinder. Gemeinsam geht die Familie nach Schweden. Aber auch dort wird der Mann straffällig, auf die gleiche Weise. Die Schweden reagieren schnell und konsequent. Die Familie wird abgeschoben, nach Jugoslawien. Ich habe 100-mal gesagt, ich lebe nur für die Kinder. Was dann im Kosovo passierte, warum ihr Mann auch dort einsaß, weiß Servete nicht. Nur, dass er erneut das Land verließ, nachdem ihn ein Verwandter freigekauft hatte. Diesmal mit dem Ziel Deutschland. Das war 1989. Und später hat angerufen, kommst du nach Deutschland? Ich habe immer gesagt, nein, nein, nein, nein. Aber alle die Leute haben gesagt, ja, du musst da gehen, mit 2 Kindern. Aber gerne, ich komme nie, weil ich weiß, welchen Mann habe ich. Danach habe ich gedacht, okay, ich versuche noch einmal. Weil er telefoniert und sagt, ich trinke nicht mehr, ich bin jetzt guter Mann. Murats Leben und das der Familie Berisha sind ein Beispiel für die Praxis deutscher Asyl- und Einwanderungspolitik der letzten 30 Jahre und wirft die Frage auf, wie es der Berliner Ausländerbehörde rechtlich möglich war, einer Familie mit 3 Kindern fast 18 Jahre lang nur den Duldungsstatus zu gewähren. Anwalt Peter Mayer. Eine Duldung ist ja kein Recht. Ne? Sie werden geduldet, weil sie geduldet werden müssen. Und eine Duldung, erkläre den Leuten das immer so, ist, sie halten sich hier illegal auf, sie werden bloß nicht dafür bestraft. Ja? Die Geschichte der Familie Berisha steht für das Schicksal von derzeit rund 150.000 Geduldeten in Deutschland. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber trotzdem aus menschenrechtlichen, zum Beispiel gesundheitlichen Gründen, oder nur deshalb nicht abgeschoben werden können, weil einfach kein aufnahmebereiter Staat zu finden ist. Sie müssen sich das nur mal so vorstellen, es gibt hier in Berlin Leute, die sind mit 10 Jahren hierher gekommen aus dem Libanon, die sind verurteilt worden, die sind ausgewiesen worden, die laufen seit 25 Jahren mit einer Duldung und dürfen nicht arbeiten, die werden wahnsinnig. Wenn richtig gehen, wahnsinnig. Ja? Die reden durch. Ja? Der sagt, wenn ich das irgendwelchen Leuten erzähle, dass ich hier seit 85 lebe oder seit 86 und heute eine Duldung habe und nicht arbeiten darf und Berlin nicht verlassen, die gucken mich alle groß an. Peter Mayer ist ein Alt-68er mit DDR-Wurzeln und eigener Fluchterfahrung. Seit Januar 1979 arbeitet er in einer Kanzlei im ehemaligen Berliner Arbeiterbezirk Wedding. Kein bronzenes Türschild macht darauf aufmerksam. Kein mondäner Treppenaufgang führt zu ihm hinauf. Durch Mayers Büro gingen in den letzten Jahrzehnten Hilfesuchende aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich habe nur mal so geguckt, ich habe nur so eine Übersicht gemacht. Das ist hier. Ich habe einfach nur noch mal kurz rausgeschrieben, wann was passiert ist oder so, ja? damit ich überhaupt wusste, was los ist. Ne? Im Dschungel deutscher Asylpolitik leistet Peter Mayer juristischen Beistand, auch wenn das Geld für ein Honorar kaum oder gar nicht vorhanden ist. Also ich habe ihn kennengelernt, das ist gewesen, da saß er in Tegel im Sommer 2007. Und zusammengebraut hat sich das deswegen, weil er sollte am 7.10.2007 abgeschoben werden. Und da hatten die eine Rückkehrberechtigung für ihn ausgestellt von den Albanern oder damals noch aus Serbien, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da war aber nicht sein Bild drauf, das war ein Foto von einer ganz anderen Person. Duldung bedeutet, ständig unmittelbar vor der Abschiebung zu stehen. Ein Leben in permanenter Unruhe, Angst oder Panik. 18 Jahre Duldung bedeuten 18 Jahre Arbeitsverbot, 18 Jahre staatliche Sozialleistungen, ein Leben auf Kosten der Gesellschaft im Einreiseland. Duldung war und ist bis heute verbunden mit der sogenannten Residenzpflicht. Das heißt, Geduldete dürfen das Bundesland, in dem sie gemeldet sind, nicht verlassen. Dies wurde 2014 unter bestimmten Bedingungen gelockert und jetzt teilweise wieder eingeführt. Der Gesetzgeber sei chaotisch, fasst Percy MacLean lakonisch zusammen und weist darauf hin, dass es diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit innerhalb der EU ausschließlich in Deutschland gibt. Für den heranwachsenden Murat bedeutete Residenzpflicht kein Ferienausflug, keine Klassenreise, kein Besuch der in Deutschland lebenden Verwandten, kein Besuch der im Kosovo lebenden Großeltern. Es gibt den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo drin steht, dass wenn Ausländer in Deutschland groß werden, hier geboren sind oder so, dann sind sie faktisch auch wie Inländer zu behandeln und genießen einen hohen Schutz. Bis zu ihrer Volljährigkeit übernehmen Kinder den Status ihrer Eltern. So schreibt es die Gesetzgebung vor. Für ein Kind also, dessen Eltern lediglich geduldet werden, besteht zwar eine 10-jährige Schulpflicht, ein Recht aber, das Abitur abzulegen und sich für ein Studium oder einen Ausbildungsplatz zu bewerben, gibt es nicht. Man möchte nicht, dass der Status sich verfestigt. Der Leute, die eine Duldung haben, die sollen immer auf dem Niveau bleiben, gesagt, so und so, du bleibst da, wir wollen dich hier nicht haben, wir dulden dich zwangsläufig und du kriegst von uns auch nichts geboten, außer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dann ist aber auch zappeduster. Nach 13 Ehejahren lässt sich Servete Berisha in Deutschland rechtskräftig scheiden. Dass ihr Mann in die Scheidung einwilligt, bedeutet nicht, dass er sie akzeptiert. Stimmt. Und sagt, du bist meine Frau. Was hast du gemacht? Du bist geschieden mit mir, aber das ist nur Papier. Das ist nur Papier. Ist nicht wichtig für mich. Für dich, Deutschland ist wichtig, aber für mich nicht. Und danach, er hat gesagt, ach, ich habe nur so gesagt, aber trotzdem, ich bin Murat. Ich bin Albaner. Ich bin stolz, du bist meine Frau, mein Kinder. Ich lasse nie. Somit bleibt also alles beim Alten. Man lebt in der gemeinsamen Dreizimmerwohnung. Nach wie vor schlägt der Vater vor den Augen der Kinder die Mutter zusammen, attackiert sie mit dem Messer. Nach wie vor ruft Murat, damals noch keine 14 Jahre alt, die Polizei. Das ändert sich erst, als ihr jüngerer Bruder während des Kosovo-Krieges 1998-99 nach Deutschland flüchtet und eine Zeit lang bei ihnen wohnt. Er ist schockiert über die Verhältnisse und rät Servete zur Scheidung. Ich habe gesagt, diese Scheidung ist seit 2 Jahren. Er hat gesagt, was? Seit 2 Jahren? Habe ich gesagt, ja. Und warum er ist hier? Ich habe gesagt, ja, wenn die Polizei kommt. Und er sagt, ja, ich trinke nicht mehr und ich bin ein guter Mann. Und die Polizei hat abgeholt bis in die Straße und er kommt wieder. Er hat gesagt, so ist Gesetz in Deutschland. Ich habe gesagt, nein. Sie müsse das nicht mehr ertragen. Auch die Verhältnisse im Kosovo hätten sich verändert. Sie solle ihn verlassen. Doch Servete lebt auf Duldung. Sie hat keine Ersparnisse. Sie wird keinen Vermieter finden, der ihr ohne Aufenthaltserlaubnis eine Wohnung vermietet. Auch darf sie als Geduldete Berlin nicht verlassen und kann somit nicht bei außerhalb lebenden Bekannten oder Verwandten unterkommen. Dieser aufreibende Zustand endete abrupt 2008. Ich war damals auf ihren Fall aufmerksam geworden und begleitete sie bei ihrem nächsten Termin in der Ausländerbehörde mit meinem Mikrofon. Erstaunlicherweise bekam Servete Berisha an diesem Tag alle erforderlichen Stempel für eine sofortige, unbefristete Aufenthalts- und Beschäftigungserlaubnis. War tatsächlich meine Anwesenheit der Grund für diesen behördlichen Gesinnungswandel? Bis in diesem Tag hat nicht gegeben und war immer, immer unhöflich. Aber in diesem Tag hat unbefristet gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war Servete Mitte 40. Die beiden in Norwegen geborenen Söhne erwachsen und die in Deutschland zur Welt gekommene Tochter bereits 16 Jahre alt. Jetzt, ich habe alles. 100% habe ich. Jetzt, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil mein Kopf ist in Ruhe. Ich habe nie gut geschlafen oder in Ruhe schlafen, weil ich schlafe ein bisschen und immer meine Ohren bleibt in die Tür. Ah, Ausländerbehörde kommt gleich. Ausländerbehörde kommt gleich. Meine Angst bleibt immer im Körper. Hat geblieben im Körper. Zwei Tage später. Wir sind am zentralen Busbahnhof verabredet, um in Savetes Heimatdorf Lucha in der Nähe von Peja zu fahren, keine 80 Kilometer von Pristina entfernt. Ein Ort, der für Murat mit intensiven Erinnerungen an seine Abschiebung verbunden ist. Und dann haben die mich tatsächlich um 2 oder 3 Uhr nachts aus meiner Zelle geholt. Haben mich bis nach Düsseldorf gebracht. Von Großbern. Mit dem Auto, ja, die hatten so eine T4-Bus, wo hinten ein kleiner Käfig drin war, also wie so ein kleines Zeltchen. Und dann haben die mir die Handschellen abgenommen. Und dann waren die ziemlich verwundert, dass ich abgeschoben werde. Dann sind die mit mir ins Flugzeug gestiegen und dann bin ich zum ersten Mal im Leben bewusst geflogen. Was ein schönes Erlebnis war. Und das hat die auch sehr erstaunt, dass ich noch nie geflogen bin. Mit, wie alt war ich damals? 27 war ich schon. Today. Der Song, der ihn am meisten in der Zeit aufgewühlt habe. About Today von The National. You were far away. Bis zu seinem Lebensende dürfe Murat, so sein Anwalt, weder nach Deutschland einreisen, noch in den Schengen-Raum. And I. Die Abschiebung sei ein Urteil auf Lebenszeit. Er könne diese Sperre zwar befristen lassen, sagt Meyer, aber selbst dann sei eine Einreise unwahrscheinlich. Selbst wenn die Sperre aufgehoben wird, wird ihm damit nicht die Möglichkeit eröffnet, zurückzukehren. Ja? Sondern er muss dann ja wieder das normale Visumsverfahren durchlaufen und dann muss er ja Gründe geltend machen, warum er nach Deutschland zurück will. Und da hat er keine. Ja? Und wenn er sagt, ich will mal meine Mutter besuchen oder meinen Bruder, dann sagen die, das wird nicht genehmigt, selbst wenn die Sperre weg ist, weil du hast hier so lange gelebt, dich kriegen wir dann nicht wieder raus, du wirst nicht nur Besuch hier abhalten, sondern du willst den Besuchsaufenthalt nutzen, um die wieder hier niederzulassen. Und das verhindern wir, indem wir das Visum nicht erteilen. Ja? Dann bin ich hier angekommen und meine Idee war so, dass ich es niemandem erzähle. Ich habe es meiner Mutter sowieso nicht erzählt, weil sie sehr schnell und auch sehr körperlich reagiert auf schlechte Nachrichten. Deshalb versuchen wir sie immer so zu bewahren als Kinder. Oder haben es zumindest versucht, aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Es kam trotzdem immer schlechte Nachrichten. Bin trotzdem immer wieder in Klass gelandet. Deshalb dachte ich mir, ich sage es erstmal niemandem. Guck erstmal, schnupper hier mal ein bisschen rein. Ja, dann war ich am Flughafen. Ganz alleine. War schön erstmal, frei. Erstmal tief durchgeatmet. Während seiner letzten Haft hatte sich Murat 1.700 Euro erarbeitet. Die waren nun sein ganzer Besitz. Und ich dachte, ich laufe ein bisschen und finde schon irgendwo einen Bus oder eine U-Bahn oder so. Ich bin ja von Berlin gewohnt. Aber so ist es hier nicht. Ein Taxifahrer kommt mit ihm ins Gespräch. Er ist verwundert über diesen seltsamen jungen Mann, der sich ganz offensichtlich nicht auskennt, ein nur rudimentäres Albanisch spricht und nun allein zu Fuß weiter will. Er senkt den Preis und fährt ihn in die Innenstadt. Bin dann durch Pristina gelaufen, hab mir ein Bier gekauft. Endlich mal wieder ein Bier trinken. Bin durch die City gelaufen, einfach rumgeschlendert, hin und her und ja, nicht geheult, nein. Mich ziemlich schnell einsam gefühlt, bin dann ins Zelt gegangen, hab geduscht, geschlafen. Bin morgens aufgestanden, wieder nochmal ein bisschen raus. Und dann natürlich direkt zum Bus, weil ich unbedingt das Meer sehen wollte. Dann war ich irgendwann morgens um 3 oder so da. Am Busbahnhof der montenegrinischen Küstenstadt Ulcin. dann habe ich einem Taxifahrer gesagt, ich will ans Meer. Ich meinte, okay, ich fahre dich ans Meer, aber was willst du da? Ich meinte, ich will einfach nur ans Meer. Ich will das Meer sehen. Er hat gesagt, okay, aber du siehst doch jetzt nicht, es ist dunkel. Hat mich aber dann doch hingebracht, aus Mitleid, glaube ich. Weil er mich, glaube ich, als verwirrt angesehen hat. Bin dann runtergegangen, hab mich dann an so einen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Steg oder so, gesetzt, wo das Meer einfach direkt vor mir war. Es war wunderschön, aber es war wunderschön, also man kann das nicht beschreiben. Aber es hat mich dann irgendwie ziemlich eine Einsamkeit gepackt. Nach fast zweistündiger Busfahrt sind wir endlich in Peja, im Volksmund auch Texas genannt. Denn schon immer wurde in dieser Gegend viel geschossen. Im Krieg jedoch, so erzählt Murat, hätten hier die heftigsten Kämpfe stattgefunden. Auch das Heimatdorf der Familie, keine 5 Kilometer von Peja entfernt, sei dem Erdboden gleichgemacht worden. Murat sieht erschöpft und hungrig aus. Wir gehen in ein Restaurant mit traumhaftem Blick auf die albanischen Alpen. Nach einem Gang, die Hauptstraße, die einzige, die existiert, hoch und runter, hat es mir direkt die Seele zugeschnürt, den Atem. Ich habe mich so eingeengt gefühlt, so niedergeschlagen, obwohl ich in Freiheit war. Ich habe mich noch eingesperrter als im Gefängnis gefühlt, muss ich ehrlich sagen, in diesem Moment. Für mich war wirklich eine schlechte Nachricht. In diesem Tag, wann habe ich gehört, ich will nicht mehr leben, weil er hat keine Ahnung. Sie dachte, dass durch meine Ahnungslosigkeit und meine Nichterfahrung mit diesem Land ich direkt in schlechte Gesellschaft wieder landen werde und hier sterben werde, weil hier ist es halt nicht wie in Berlin, dass man sich nur schlägt. Hier wird nach einer Schlägerei gleich geschossen. Und deswegen wirklich, bis heute, ich akzeptiere auch nicht, warum mein Sohn ist hier. Sie meine, dass sie es nicht wahrhaben wolle, übersetzt Murat. Ja, weil. Er hat sich Pasta bestellt. Und während er mit großem Appetit isst, erzählt er von den ersten Wochen in der Fremde. Ich musste das am eigenen Leib spüren, als ich am Anfang kam, wollten alle mich treffen. Cousins, Familienangehörige. Und als sie dann gemerkt haben, dass ich für immer hier hingekommen, also dass ich abgeschoben wurde und dass ich gar kein Geld habe, hat mich auf einmal keiner mehr angerufen. Wollte mich auch keiner mehr treffen. Dann habe ich bei meinem Onkel gearbeitet und dann haben die mich immer verarscht. Also wenn die vorbeigelaufen sind, bist du aus Deutschland gekommen, um hier Reifen zu sortieren oder was. Und haben mich ausgelacht und so, aber ich habe das in dem Moment gar nicht so schrecklich empfunden, weil ich mir dachte, ich arbeite wenigstens. Und das hat mich so ein bisschen stolz auf mich gemacht, weil das war wirklich keine leichte Arbeit. Ja. Lange hatte Murat die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages in Deutschland als Deutscher zu leben. Er hatte angefangen, Mahatma Gandhi zu lesen, um herauszufinden, wie ein gewaltfreies Leben möglich ist. Im Gefängnis seinen Schulabschluss nachgeholt und sich am Ende sogar erfolgreich für eine Ausbildung in regenerativer Energietechnik mit Fachabitur beworben. Die dafür erforderlichen Genehmigungen, unter anderem von der Ausländerbehörde und vom Sozialamt, hatte er sich in einem monatelangen Kampf erstritten. Vor allen Dingen zum Schluss, kurz vor meiner letzten Haft, sehr, sehr viele positive Erlebnisse. Bin ich endlich mal aus dem Trott von Neukölln, von unserem Kiez da rausgekommen und dann auch mal andere Horizonte ein bisschen erschlossen. Doch bevor der damals 24-Jährige seine Ausbildung beginnen kann, holt ihn seine Vergangenheit ein. Die Staatsanwaltschaft weist ihm die Beteiligung an einem lang zurückliegenden Überfall nach. Das war ein Raubüberfall auf ein Postbank-Finanzcenter, so ein kleines, in einem Kiosk oder so. Wir hatten Kokain genommen und auf dem Weg dorthin hat das Kokain nachgelassen und ich bin halt ängstlich geworden, paranoid und Herzklopfen, wie das halt so ist, wenn die Droge nachlässt. Und bin vom Plan zurückgetreten, hab gesagt, macht ihr, ich mach gar nichts. Ich fahr auch nicht mal. Hab mich hinten sogar reingesetzt Musste dann aber miterleben, dass das bei denen ziemlich schief gelaufen ist. Murat hat, nach eigener Aussage, das Fluchtauto lediglich ein kurzes Stück gefahren. Bin dann in den Wagen gestiegen, bin dann circa 2 Kilometer gefahren oder so. Hab dann aber sofort den Platz getauscht, mit demjenigen, der eigentlich fahren sollte. Bin mitten auf der Straße stehen geblieben und meinte, du fährst jetzt weiter, weil ich habe damit nichts zu tun. Wir sind entkommen und aufgrund einer Zigarette, die am Fluchtfahrzeug gefunden wurde, was durch Zeugen ja erörtert wurde, 1 Jahr und 2 Monate später verhaftet worden. Ich hätte direkt aussagen können, die Wahrheit aussagen können, wäre auch direkt entlassen worden. War aber nicht so üblich bei uns. Entschlossen, sein Schicksal zu wenden, verfolgte er die falsche Strategie. Ich war halt nicht geständig, wollte bis zum Schluss einen Freispruch erwirken, wollte da wirken, dass ich gar nicht da war. Und habe mir somit 4 Jahre und 9 Monate eingehandelt. Davon habe ich 3 abgesessen. Mein Kopf war halt so fest verankert, dass ich jetzt alle diese Möglichkeiten habe und dass ich die nicht mehr weggeben will. Deshalb wollte ich unbedingt einen Freispruch und habe das halt nicht zugegeben. Selbst schuld. Schönen guten Tag, mein Name ist Berisha. Im Callcenter in Pristina herrscht eine freundliche, konzentrierte Stimmung. Murat sitzt wie alle hier, geschützt durch Sichtwände, mit Headset vor seinem Monitor und nimmt per Mausklick die Anrufe entgegen. Ich bin im Kundenservice tätig. Ich betreue Kunden eines deutschen Unternehmens. Am Telefon natürlich. Das ist eine Firma, die verlinkt halt Anrufe, wenn die in Deutschland überlastet sind, hierher. Als deutscher Muttersprachler gehört Murat zu den Besten im Callcenter, ist anerkannt, wird um Rat gefragt. Über seine Vergangenheit spricht er nicht mit seinen Kollegen. Das habe ich bei meiner ersten Arbeit so gemacht, dass ich das erzählt habe. Dann war ich ziemlich schnell abgestempelt. Und alle haben ein bisschen Abstand genommen. Und da waren wir nur 8 Leute. Hier sind wir 250. Ich will halt nichts riskieren, weil ich will diesen Arbeitsplatz behalten. Und vielleicht ist es ja so geschrieben, dass ich diese Menschen außerhalb der Arbeit finde. Auch seine Angstzustände und Depressionen behält Murat für sich. Seiner größten Befürchtung, sich wieder den falschen Menschen anzuschließen, begegnet er mit sozialem Rückzug. Ins Boxstudio oder vor den Fernseher? Ich weiß nicht. Ich habe so einen Knoten in mir, der vieles verändert. Ich gehe zur Arbeit, oft sehr mühsam. Bin froh, dass ich das schaffe. Aber im Grunde genommen bin ich viel einsam. Ich gehe zur Arbeit, habe ein bisschen Unterhaltung und gehe dann nach Hause und bin viel einsam. Ja, die Problematik ist halt, dass ich da nicht rauskomme. Immerhin, durch seine Arbeit im Callcenter kann er zum ersten Mal in seinem Leben auf legale Weise finanziell für sich selbst sorgen. Jetzt probiere ich mein Glück. Ich lebe hier. Natürlich ist Berlin meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen. Da ist der einzige Ort, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Hier fühle ich mich fremd. Muss ich ehrlich sagen. Außerhalb meines Arbeitsplatzes noch fremder. Kurz vor dem Abflug aus Pristina geht Servette Berisha zum Friseur. Sie lässt sich ihre langen Haare zu einem Kurzschnitt schneiden, denn am Tag nach der Rückkehr wird in Berlin die Chemotherapie beginnen, um ihren Brustkrebs zu bekämpfen. Ihr ganzes Leben habe sie Krebs gehabt, sagt Servete Berisha. Erst ihren Mann, dann die Ausländerbehörde und nun Brustkrebs. Sie habe die ersten beiden überlebt, diesen schaffe sie auch noch. Nach 18 Jahren Verbannung in die Arbeitslosigkeit und permanenter Angst vor häuslicher Gewalt und Abschiebung war Servete Berisha gesundheitlich nicht mehr fähig, sich auf eine volle Arbeitsstelle zu bewerben, zumal sie zunächst einmal eine Ausbildung hätte anfangen müssen. 18 verlorene Jahre. Jahre, in denen sie auch ihren Kindern keinen Halt geben konnte, in denen sie überfordert war, als Murat gewalttätig wurde, Raubüberfälle beging, Drogen nahm und mit ihnen dealte. Aber, ja, Im Großen und Ganzen bin ich für meine Taten selber verantwortlich gewesen. Und okay, gut, auch wenn das Umfeld es nicht schwer gemacht hat, halt diese Taten zu begehen oder seine eigene Seele so zu missbrauchen, ist es trotzdem meine Verantwortung gewesen und ich habe mir selber viel verbaut. Weil ich auch halt nicht wusste, dass ich viele Sachen nicht für andere, sondern für mich selber tue. Und da müssen wir einfach viel mehr aufpassen. Wir müssen gucken, wenn jemand in der Schule nicht mitkommt, dass wir ihn irgendwie mitnehmen. Es müssen dann Sondermaßnahmen ergriffen werden. Und wenn er die Schule schwänzt, muss er abgeholt werden. Es geht nicht, dass man die Kinder einfach dann aus Bequemlichkeit aus den Augen verliert. Und das ist oft der Fall, dass die Schulen gar keine Maßnahmen ergreifen, sozusagen diese schwachen Schüler, die dann schwänzen, wieder einzusammeln. Ist ja viel bequemer, wenn die nicht kommen. Die machen ja nur Ärger, ja, nach dem Motto. Und dass die dann eben sich zusammenschließen und auf dumme Gedanken kommen, liegt doch nahe. Und dann hat unsere Gesellschaft versagt. Also ich würde bei Jugendlichen, die Straftäter werden, nie sagen, das ist die Verantwortung des Kindes. Auf jeden Fall nicht alleine. Natürlich hat er eine Mitverantwortung. Aber die entscheidende Verantwortung liegt am Versagen unseres Systems. Servete Berisha darf nach ärztlichem Rat 3 Stunden pro Tag arbeiten. Doch bis heute konnte ihr das Jobcenter keine Arbeitsstelle vermitteln. Ihre Arbeit als Putzfrau hat sie sich selbst besorgt. Jeden Monat erhält sie einen staatlichen Zuschuss von rund 850 Euro, über 10.000 Euro jährlich. Geld, das ihr nun von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Jetzt mal ein kleines Beispiel. Da hat sich mal, ich glaube es war 2005, so in der Gegend hat sich mal ein Schwarzafrikaner, der abgeschoben werden sollte, hier in der Ausländerbehörde angezündet. Ergebnis dieser Aktion ist dann gewesen, dass sich die gesamte Abteilung in der Ausländerbehörde, haben sich alle krank gemeldet. Alle. Und die haben sich dann als Opfer gefühlt. Sie sind erstmal alle nach Hause gegangen. Das war zu viel. Nur der Sachgebietsleiter war noch gesund, der Rest war krank. So sehen die den Umgang mit ihrem Klientel. Ja? Und ich meine, das macht das so ein bisschen plastisch, aber das betrifft nicht alle Leute in der Ausländerbehörde, bei Weitem nicht. Aber erstmal sieht man sich immer so als ein bisschen der Putzlappen. 2016 fehlt Deutschland noch immer ein Einwanderungsgesetz. Dieses längst überfällige Gesetz müsste, anders als das gegenwärtige Asylrecht, regeln, wer unter welchen Voraussetzungen legal nach Deutschland kommen und dauerhaft bleiben darf. Bürger zweiter Klasse. Eine neudeutsche Familie. Feature von Heike Tauch. Es sprach Claudia Jahn. Ich habe Gandhis, also seine eigene Biografie, die er selber geschrieben hat, gelesen. Sehr beeindruckend fand ich. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hat so eine Philosophie gehabt, dass die der Gewaltlosigkeit halt, dass man durch Gewaltlosigkeit mehr erreicht als durch Gewalt und dass Gewalt nur Gewalt fördert. Und der hat das wirklich geschafft, durch seine Gewaltlosigkeit auch wirklich schlechte Menschen, die gefühllos waren, bis zur Empathie führen können, durch seine Gewaltlosigkeit. Das finde ich einfach atemberaubend. Auch sein Spruch, der für mich irgendwie wie eine Offenbarung war, den ich mal irgendwo gelesen hatte. Ich und du sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich dabei zu verletzen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Heike Tauch. Redaktion Birgit Morgenrath. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.